Zunächst einmal bedeutet es rechtlich, dass der Fall abgeschlossen ist, dass jene Spekulationen sich erübrigt haben, die seine Wahlfähigkeit, sein passives Wahlrecht bei einer einjährigen Freiheitsstrafe in Gefahr gesehen haben. Aber dass Althaus juristisch über den Berg ist, heißt überhaupt nicht, dass er politisch über den Berg ist. Die Schon- und Schutzfrist ist für die Oppositionsparteien vorbei und er wird im Wahlkampf intensiv daraufhin befragt werden, wie er einesteils mit der moralischen Verantwortung für den Tod seiner Unfallpartnerin umgeht und insbesondere, ob er denn gesundheitlich in der Lage ist, das herausfordernde Amt eines deutschen Ministerpräsidenten zu versehen. Was wird denn jetzt in den nächsten Tagen in der thüringischen CDU passieren? Die thüringische CDU wird versuchen, klarzumachen, dass die rechtliche Seite des Problems erledigt ist, dass es sich um einen tragischen Unfall gehandelt hat, der nun juristische Nachspiele nicht mehr hat, dass der Ministerpräsident Althaus sich nach Kräften bemüht hat, die Sache menschlich und rechtlich korrekt zu Ende zu bringen. Und es wird die thüringische CDU sich nach Kräften an die Hoffnung klammern, dass Althaus bald auch wieder gesundheitlich so weit hergestellt sein wird, dass er zumindest in den Wahlkampf eingreifen, aber vor allen Dingen auch glaubwürdig vermitteln kann, dass er so weit genesen ist, dass er sein Amt versehen kann. Die CDU scheint ja tatsächlich an ihm als Spitzenkandidaten festzuhalten. Was sagt das aus über die CDU in Thüringen, dieses Festhalten an einem Politiker, der jetzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt ist? Zum einen leidet die Thüringer CDU, wie die CDU, aber nicht nur diese Partei, sondern alle Parteien in den neuen Bundesländern, unter personellen Alternativen zum bereits in Spitzenfunktionen befindlichen Personal. Die Personaldecke ist einfach dünn und große politische Begabungen sind im Osten noch seltener als im Westen. Außerdem ist seit dem geordneten Machtübergang, den der Ministerpräsident Vogel organisiert hatte, die Thüringer CDU ganz und gar auf Althaus ausgerichtet. Fällt er, dann fällt gleichsam der Eckstein nicht nur der Wahlkampagne, sondern auch des inneren Gefüges der Thüringer CDU. Und es will keiner derer, die möglicherweise Althaus ersetzen könnten, daran schuld sein, dass dieses ohnehin unter politischer Gefahr befindliche Gebäude der Thüringer CDU vorzeitig zum Wackeln beginnt. Sie haben angedeutet, es handelt sich hier um ein typisch ostdeutsches Problem, eine dünne Personaldecke in den Parteien. Warum ist das so? Ein Grund ist, dass die Mitgliederzahl der ostdeutschen Parteien seit der Wiedervereinigung ohnehin kontinuierlich gesunken ist. Das hat biografische Gründe, hat aber auch wesentlich den Grund darin, dass die Anziehungskraft von Parteien im Osten nur halb so groß ist wie im Westen, sodass sich nur relativ wenig Nachwuchs fand. Zum anderen ist es so, dass die erfolgreichen und tüchtigen Politiker aus der Wendezeit sehr lange die politische Szene dominiert haben, sodass auch unter den wenigen Begabungen es schwierig war, wirklich heranzureifen. Und das alles ist ein Problem aller ostdeutschen Parteien, aber für die CDU, die vor einem sehr schwierigen Wahlkampf steht, den sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gewinnen wird, ist der Verlust des Spitzenkandidaten Althaus besonders problematisch und deswegen versucht sie, ihn zu vermeiden. Gab es das denn eigentlich schon einmal in der deutschen Parteiengeschichte, dass eine große Partei mit einem verurteilten Spitzenkandidaten in eine Landtagswahl gezogen ist? Meiner Erinnerung und meines Wissens nach gab es das nicht, aber ich würde auch die Sache mit der Verurteilung nicht zu hoch hängen. Es ist ein Skiunfall gewesen, ein tragischer, wohl wahr, aber es ist keine absichtliche Tat gewesen. Man muss den alten Satz in Erinnerung rufen, der lautete, das ist kein Verbrechen, viel schlimmer, es ist ein Fehler. Und mit diesem Fehler muss freilich Althaus auskommen und muss die CDU auskommen, ob sie nun an Althaus festhält oder nicht. Auf welche Situation muss sich denn Dieter Althaus jetzt in einem Wahlkampf möglicherweise einstellen? Welche Fragen könnte die Opposition ihm stellen? Sie wird, wenn sie fair agiert, insbesondere die Frage nach seinem Gesundheitszustand und seiner Belastbarkeit stellen. Sie wird in dem Umfang, in dem sie auch unter die Gürtellinie zielt, die Frage danach stellen, wie es denn mit seinem Gewissen aussieht und wie frei er sich noch innerlich fühlen kann mit dieser schweren Last am Bein. Und ansonsten wird sie vor Augen führen, dass die CDU offensichtlich keine ausreichende Auswahl an Spitzenpersonal hat Und das wird sie zum Argument nehmen, die Ablösung der CDU zu fordern. Aber muss die Opposition da nicht sehr vorsichtig hantieren? Ich meine, solche Schläge sozusagen unter die Gürtellinie können ja leicht auf den Urheber zurückfallen. Das ist eine der Hoffnungen der Thüringer CDU für den Wahlkampf. Es scheinen ihr Umfragen, die ich persönlich nicht kenne, zu signalisieren, dass ein großer Teil der möglichen Wählerschaft der CDU diesen Skiunfall als ein tragisches Ereignis wahrnimmt, für das Althaus nun schwer genug gestraft worden sei, sodass Versuche aus der Verurteilung und der moralischen Schuld an diesem Unfall, ihm politisch einen Strick zu drehen, eher eine Zuwendung zur CDU und eine Abkehr von der Konkurrenz bewirkten. Aber das ist natürlich ein hochriskantes Kalkül, das ohnehin nur dann aufgehen kann, wenn der Ministerpräsident Althaus nun wirklich gesund und bei vollen Kräften sich im Wahlkampf präsentieren könnte.